Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sie beginnt mit einem der schönsten Lieder überhaupt. Für mich jedenfalls. Ich auf dir, ihr am Himmel, du, wir wandern beide rüstig zu. Ich ernst und trüb, du mild und rein, was mag dir Unterschied nur sein? Ich wandre fremd von Land zu Land, so heimatlos, so unbekannt. Berg auf, Berg ab, Wald ein, Wald aus, noch bin ich nirgend auch zu Haus. Auf und ab, aus Westens Weg in Ostens Grab. Fast Länder ein und Länder aus und bist du froh, du bist zu Haus. Der Himmel endlos ausgespannt ist dein geliebtes Heimatland. Glücklich wer, wohin er geht, doch auf der Heimat Boden steht. Glücklich wer, wohin er geht, doch auf der Heimat Boden steht. Auf der Heimat Boden steht. Ich wandre fremd von Land zu Land, so heimatlos, so unbekannt, dichtet Johann Gabriel Seidel und Schubert vertont dessen Wanderer an den Mond 1826. Wir hören hier ein lyrisches Ich, das voller Sehnsucht, ja fast neidvoll, der Bahn des Mondes folgt, am Himmel endlos ausgespannt in dessen geliebtem Heimatland. Es sang die US-amerikanische Sopranistin Barbara Hendricks sehr schnell, voller Unruhe und Nervosität. Sie wurde begleitet von Radu Lupu. Das Wandern, das Umherirren und in Bewegung sein, ohne jemals anzukommen, die Heimatlosigkeit, das ist eines der zentralen Lebens- und Schaffensmotive von Schubert und soll heute mein Thema sein. Einsam sind diese Wandererfiguren, vom Müllergesellen über den Winterreisenden bis zur jungen Mignon aus den Wilhelm-Meister-Vertonungen. Einsam und immer auf der Suche nach einem besseren Ort und einer besseren Zeit. Sicher gibt es Berührungspunkte zwischen den Schubert-Figuren und dem Wanderermotiv als romantischem Topos, wie er sich später etwa bei Eichendorff findet. Die eigene Lebenswelt ist marode, politisch, gesellschaftlich, emotional, also rettet man sich in die Fantasie, in die Kunst. Das Besondere an Schubert ist, dass er oftmals genau diesen Prozess komponiert, das Schöpferische sich herausarbeiten aus der Wirklichkeit. Auch dafür steht bei ihm das Wandern. Zum Beispiel, der Name sagt es schon, in seiner Wandererfantasie. Sie entsteht im Herbst 1822 und bezieht sich auf ein anderes, früheres Wandererlied, das Schubert bereits 6 Jahre zuvor komponiert, nach Schmidt von Lübecks »Ich komme vom Gebirge her«. Diese Fantasie ist der für Schubert seltene Fall eines Klavierwerks, das die poetische Notwendigkeit der Musik mit pianistischer Virtuosität und Brillanz verbindet. Das Wanderer-Thema trägt die Textzeilen »Die Sonne dünkt mich hier so kalt, die Blüte welk, das Leben alt und was sie reden, leerer Schall. Ich bin ein Fremdling überall.« Alexander Melnikow mit dem ersten Satz. Thank you. Alexander Melnikow mit dem ersten Satz Allegro con fuoco ma non troppo aus der Fantasie in C-Dur, Deutschverzeichnis 760, der sogenannten Wandererfantasie. Stampfende Rhythmen, kaum romantisches Klangfleisch, beschaulich ist dieses Wandern nicht. Wie Sie gerade gehört haben, spielt Melnikow auf einem historischen Instrument, auf einem Piano von Alois Graf, auf einem Instrument also aus der Schubert-Zeit. Und das macht diese Musik in ihrer Ziellosigkeit nur noch entschiedener. Wandern um des Wanderns willen. Wer vom Wanderer spricht, vom Wandern und Kreisen als Schubert'scher Grundfigur, der denkt sofort an »Das Wandern ist des Müllers Lust«, an das erste Lied aus der schönen Müllerin. Sie soll auch im Zentrum meiner heutigen Sendung stehen. Schubert komponiert seinen ersten großen Liederzyklus im Oktober und November 1823, frisch zurück in Wien nach seiner zweiten Reise mit dem Sänger Johann Michael Vogel und gesundheitlich auf dem Weg der Besserung nach einem ersten heftigen Syphilisschub. Es wird nicht lange dauern, so wird er wieder in seinen eigenen Haaren gehen, die wegen des Ausschlags geschoren werden mussten, schreibt der Maler Moritz von Schwind an Schuberts Mentor Josef von Spaun. 20 Lieder umfasst dieser erste Zyklus. Textlich geht er zurück auf die 77 nachgelassenen Gedichte eines reisenden Waldhornisten von Wilhelm Müller. Müller ist Freiheitskämpfer gegen Napoleon, eifriger gesellschaftskritischer Salonbesucher in Berlin und Gegner der türkischen Besetzung Griechenlands, weswegen er auch Griechenmüller genannt wird. Schon der Titel seiner Gedichtsammlung sagt es, Müller meint nicht alles ernst, er arbeitet auch mit Ironie. Das wiederum ist Schuberts Sache nicht, ist seine Sache nie. Und so vertont er von den 25 Gedichten der schönen Müllerin auch nur 20. Das Denkwürdige am ersten Müllerinnenlied, es heißt zwar »Das Wandern«, ein originärer Wanderrhythmus aber will sich hier nicht einstellen. Eher fühlt man sich an eine Art Walzerbegleitung erinnert, mit der führenden Harmonie im Bassregister. Der Müllerbursche nimmt Abschied. Es zieht ihn hinaus in die Welt. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, nimm niemals viel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser. Vom Wasser haben wir es gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Auf den Rädern, ab den Rädern. Das sehen wir auf den Rädern, ab den Rädern. Die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drehen. Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder. Die Steine selbst, so schwer sie sind, die Steine. Steine selbst, so schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit den Munden rein und wollen gar noch schneller sein. Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. Oh, wandern, wandern, meine Lust, oh, wandern. Oh, wandern, wandern, meine Lust, oh, wandern. Frau Meisterin, lass mich in Frieden weiterziehen und wandern und wandern und wandern und wandern. Der Wiener Tenor Julius Patzak mit Schuberts schöner Müllerin. Die Aufnahme entstammt der berühmt-berüchtigten Lied der Welt-Edition des Pianisten Michael Raucheisen, entstanden während des Zweiten Weltkriegs 1943-44 in Berlin. Gefeiert wurde Patzaks Müllerin für ihre Modernität, für ihren Mut, alles Volksliedselige zu verweigern und den Zyklus in seinem Schmerz erblühen zu lassen. Das mag für heutige Ohren nicht mehr recht nachvollziehbar sein, das Gespür für eine musikalische Wahrheit im Vordergrund und eine im Hintergrund aber vermittelt sich schon. Ich möchte jetzt einmal durch den ganzen Zyklus hindurchgehen, mit verschiedenen Interpreten, von Anfang bis Ende. Welche Geschichte erzählt die schöne Müllerin? Vordergründig die eines Müllerburschen, der sich auf Wanderschaft in eine Müllerin verliebt, sich mit ihr im Liebesglück wähnt, alsbald aber den Kürzeren zieht, weil ein Jäger auf den Plan tritt, den die Müllerin schlichtweg attraktiver findet als den sensiblen Müllersmann. Die Folge: Liebesaus, Enttäuschung, große Krise, Rückzug und mutmaßlicher Selbstmord. Von all dem ist am Anfang noch nicht die Rede. Von der optimistischen Grundtonart B-Dur wechselt Schubert im zweiten Lied ins nicht minder freundliche G-Dur. Gehende Achtel im Bass, wellenartige Sextolen darüber. Der Müller trifft wandernd auf den Bach. Wohin? Christian Gerhaher und Gerold Huber. Ich hört ein Bächlein rauschen wohl aus dem Felsenquell, hinab zum Tale rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wie den Rat mir gab. Ich musste auch hinunter mit einem Wanderstab. Ich musste auch hinunter mit einem Wanderstab. Hinunter und immer weiter und immer im Bache nach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Ist das denn meine Straße? O Bächlein, sprich, wohin? Wohin, sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein. Es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich nach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Es gehen ja Mühlenräder in jedem klaren Bach. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich nach, fröhlich nach, fröhlich nach. Eine der jüngeren Aufnahmen der schönen Müllerin von 2017, Christian Gerhaher und Gerold Huber mit »Wohin?« Die Entscheidung ist gefallen, der Müller folgt dem Bachlauf, was insofern auch logisch ist, als er ja Arbeit sucht und Mühlen immer Wasser brauchen. Früher oder später wird er also auf eine Mühle treffen. Schubert zeigt, und das ist das Interessante an diesem Lied, wie stark hier auch irrationale Kräfte wirken. Das Rauschen des Wassers, das Berauschtsein von der Idee, sich dem Element anzuvertrauen, ja hinzugeben, der Gesang der Nixen tief unten im Rhein, all das führt dazu, dass man weniger den Strophen des Liedes folgt als dessen freier innerer Ordnung. Der Müllerbursche bricht auf ins Ungewisse. Er gehorcht seinem Gefühl und die musikalische Form tut es auch. Das allerdings hat seinen Preis. Halt, das dritte Lied. Eine Mühle seh ich blinken aus den Erlen heraus. Durch Rauschen und Singen bricht Rädergebraus, bricht Rädergebraus. Ei, willkommen, süßer Mühlengesang. Ei, willkommen, süßer Mühlengesang. Und das Haus wie so traurig und die Fenster wie blau. Die Sonne wie helle vom Himmel sie scheint. Die Sonne wie helle vom Himmel sie scheint. Ei Bächlein, liebes Bächlein, war es also gemeint. Ei Bächlein, liebes Bächlein, war es also gemeint. War es also gemeint, war es also gemeint. Harmonisch gerät das Geschehen hier deutlich in Bewegung. Ob sie nun mahlen oder poltern die Mühlenräder, dem Müllerburschen ist alles süßer Mühlengesang. Es drängt ihn förmlich zur Mühle hin. Seine Erwartungen sind halb ängstlich, halb euphorisch. Der Tenor Christoph Prégardien begleitet von Andreas Steyer am Hammerflügel mit Halt aus der schönen Müllerin. Und da ist sie, endlich, möchte man fast sagen, die Müllerin. Geschildert wird im jetzt folgenden vierten Lied allerdings nicht die magische erste Begegnung mit ihr, sondern vielmehr die Wirkung dieser Begegnung auf den Müller. Eine Wirkung, die sich im Zwiegespräch mit dem Bach offenbart. Wir befinden uns wieder in der Grundtonart des Zyklus in G-Dur und was tut Schubert? Er entlarvt die selbstgesetzte Stabilität als eine trügerische. Und er tut das, indem er die vielen Fragen des Gedichts in G-Dur setzt und die Antworten, die der Bursche noch gar nicht kennen kann, ebenfalls. Die Frage, war es also gemeint, mein rauschender Freund, wird ihm ebenso zur Gewissheit wie die Richtung, die der Bach ihm weist, zur Müllerin hin, zur Müllerin hin. Doch sagt der Bach das wirklich? Danksagung an den Bach, Ian Bostridge und Mitsuko Uchida. War es also gemeint? Mein rauschender Freund, dein Singen, dein Klingen. War es also gemeint, war es also gemeint, zur Müllerin hin, so lautet der Sinn. Mag hab ich genug für die Hände, fürs Herz. Voll auf Glück, voll auf genug. Ian Bostridge und Mitsuko Uchida mit der Danksagung an den Bach. Es scheint, als sei dieser Müllerbursche von Anfang an fein raus. Schuld an allem ist der Bach, als Projektionsfläche und allegorisches Alter Ego. Der Bach, dem er sich anvertraut und der ihn buchstäblich zur Müllerin verführt. Der Bursche, der da so schicksalhaft liebt und bangt und hofft und am Ende an sich und der Welt verzweifelt, ist keine Märchenbuchgestalt. Er ist nicht einem zeittypischen Liederspiel entsprungen, das in geselliger Runde mit verteilten Rollen gelesen wird. Dieser Bursche ist vielmehr ein romantisch zerrissenes, sich im Poetischen spiegelndes Künstler-Ich. Mehr als einmal nennt ihn der Dichter Wilhelm Müller einen armen weißen Mann. Weiß wie ein Blatt Papier, weiß im Gegensatz zur Pracht der Natur ringsherum und im Gegensatz auch und vor allem zum Saft des Jägergrüns. Dieser junge Mann lebt im Konjunktiv, er ist einer von vielen. Und wenn das Mädchen nach Feierabend allen eine gute Nacht sagt und nicht nur ihm, dann leidet er wie ein Hund, in D-Moll und mit neapolitanischem Sechstakkord, dem Leidensakkord an sich. Hätt ich tausend Arme zu rühren, könnt ich brausend die Räder führen, könnt ich wehen durch alle Heide, könnt ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin merkte meine Treue sind. Dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn. Ach, wie ist mein Arm so schwach, was ich hebe, was ich trage, was ich schneide, was ich schlage, jeder Knappe tut mir's nach, jeder Knappe tut mir's nach. Und da sitz ich in der großen Runde, der stillen, kühlen Feierstunde. Und der Meister spricht zu allen, euer Werk hat mir gefallen, euer Werk hat mir gefallen. Und das liebe Mädchen sagt, allen eine gute tausend Arme zu rühren, könnt ich brause die Räder führen, könnt ich wehen durch alle Heide, könnt ich drehen alle Steine, dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn, dass die schöne Müllerin merkte meinen treuen Sinn, dass die schöne Müllerin. Daniel Behle und Sveinung Bjelland mit Am Feierabend. Könnte die schöne Müllerin nicht auch anders gehört und verstanden werden? Also nicht als das Klischee einer unglücklichen Liebesgeschichte? Schuberts nächstes Lied, das sechste, legt das nahe. Plötzlich scheint der Bursche, das Ich, der Künstler, eine Perspektive zu sehen, einen Lebenssinn. Die Liebe, sei sie nun glücklich oder unglücklich, die Projektion der eigenen Gefühle auf wen oder was auch immer als Quelle der künstlerischen Inspiration.

Schade, dass er in dieser Aufnahme mit dem slowakischen Tenor Pavol Breslik nur leise zu hören ist und so weit im Hintergrund sitzt. Das jedenfalls ist Schuberts Antwort auf die spätere Frage des Müllerburschen: Sag, Bächlein, liebt sie mich? Nein, sie liebt ihn nicht. Von Anfang an nicht. Der Bach weiß das. Und er weiß auch, wie sehr am Herzen des Burschen der Zweifel nagt. Ein Zweifel, der sich zunächst noch übertönen lässt, durch drängende Achteltriolen im Klavier und auftaktige Verse in der Singstimme und in einer fast kindlich trotzigen Beschwörung des Liebesglücks in A-Dur. Ungeduld. Brigitte Fassbender und Aribert Reimann, 1993. Die weibliche Stimme leistet hier eine Abstraktion, die gerade für die Müllerin aufschlussreich sein kann. Die Winterreise begreift man ja eher als abstrakt, als Introspektion. Der Müllerin hingegen haftet nach wie vor etwas Liederspielhaftes an, eine anschaulich zu erzählende Geschichte mit handelnden Personen. Zwischen diesen beiden Lesarten, der abstrakten und der anschaulichen, muss sich jede Interpretin, jeder Interpret entscheiden. Die große Sechste ist das Intervall des Müllergesellen. Viele Lieder eröffnen mit solchem emphatischen Schwung. Auch das nächste, der Morgengruß. Doch hören Sie einmal, was aus dieser Emphase in gut 4 Minuten wird. Eine Verstörung. Ein resigniertes Absinken, so nennt es der Musikwissenschaftler Thrasybulus Georgiades. Musik. Die Müllerin in verstörender Distanz, Morgengruß, das waren Nathalie Stutzmann und Inga Södergren. Noch immer lässt sich der Müller nicht entmutigen, noch gibt er die Hoffnung nicht auf. Die nächsten Lieder des Müllers Blumen- und Tränenregen fußen beide auf der Liebesglück-Tonart A-Dur. Das erste mit sanften harmonischen Nebenstufen und betont einfach in seinem strophenseligen Sechs-Achtel-Takt. Das zweite hingegen, Tränenregen, beginnt gleich mit einer Dissonanz als einziges Lied des Zyklus. Und in diesem Sinne geht es weiter. Mollstimmung macht sich breit, die letzte Strophe steht sogar geschlossen in A-Moll. Der Müller, sagt Schubert, ist in seiner Sehnsucht allein. Das trauliche Beisammensein mit der Müllerin existiert nur in seiner Fantasie und das weiß er. Auch wie hartherzig die Müllerin sein kann, ist ihm klar. Ihr Ade, ich geh nach Haus, im letzten Vers steht wiederum in A-Dur. Sie hat keinen Grund, traurig zu sein. Der junge Schweizer Tenor Mauro Peter mit des Müllers Blumen und Tränenregen. Am Bach viel kleine Blumen stehen aus hellen blauen Augen sehen. Der Bach, der ist des Müllers Freund und hellblau Liebchens Auge scheint. Drum singt es meine Blumen, drum sind es meine Blumen. Dicht unter ihrem Fensterlein, da will ich pflanzen die Blumen ein. Ruft ihr zu, wenn alles schweigt, wenn sich ihr Haupt zum Schlummern neigt. Ihr wisst ja, was ich meine. Ihr wisst ja, was ich meine. In den Bach.

Siegesjubel, kein Zweifel, weit und breit. Fritz Wunderlich 1957 mit »Mein«, dem 11. Lied aus der schönen Müllerin. Es mag ein bisschen mühselig sein, hier immer wieder den Gang einzelner Modulationen zu rekapitulieren. Schließlich wollen wir Schubert hören und nicht Harmonielehre treiben. Was harmonisch allerdings im nächsten Lied passiert, in Pause, ist regelrecht schockierend. Der Müller allein mit seiner Laute, mit seinem Gesang. Von B-Dur führt hier der Weg über allerlei Ab- und Nebenwege nach Fest-Dur, einer Tonart mit 8 Bs als Vorzeichen. Exotischer, entlegener geht es nicht. Ist es der Nachklang meiner Liebespein, soll es das Vorspiel neuer Lieder sein, fragt das lyrische Ich. Es geht um alles oder nichts, um eine Liebe, die von Anfang an offenbar Illusion war, Einbildung, und um eine Krisenbewältigungsstrategie, die sich ihrer selbst nicht sicher ist. Wenn das Leben nicht gelingt, glückt dann die Kunst? Und welche Kunst? Here. ist es dir nach lang, meine Liebespein? Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein? Der Startenor als Liedinterpret Jonas Kaufmann 2009 mit Pause aus der schönen Müllerin. Helmut Deutsch war der Pianist. Und nur so viel vielleicht zu dieser Aufnahme. Kaufmann begreift den Müllerburschen als Rolle und erfüllt sie im besten Sinn intuitiv. Das handgreifliche, virile liegt ihm dabei mehr als alle doppelten Böden und Metadiskurse. Die Arbeit in der Mühle, der Liebesjubel, die Eifersucht auf den Jäger, das wirkt glaubwürdig. Und auch ich mache jetzt, da das Blatt im Zyklus sich wendet, eine Pause, eine Müllerinnenpause. Es ist, wie wir sehen werden, das Nichtwandern und Stillstehen, das den Burschen ins Elend stürzt. Solange er sich bewegt, hat er alle Möglichkeiten, selbst wenn am Ende keine davon Wirklichkeit wird. Genau das sagt auch der langsame Satz aus der großen C-Dur-Sinfonie, das Urbild des wandernden Gestus bei Schubert, wie der Musikwissenschaftler Dietmar Holland einmal schreibt. A-Moll, das Geschehen treibt auf einen katastrophischen Höhepunkt zu, Zusammenbruch, Generalpause, unfassbare Stille. Und dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, erheben die Celli ihre Stimmen, zögerlich, tastend, als würden sie sagen, es lässt sich trotzdem weiter singen, irgendwie. Andante con moto, Roger Norrington und das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR. Das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR unter Roger Norrington mit dem zweiten Satz aus der Sinfonie Nummer 9 in C-Dur, Deutschverzeichnis 944. Und damit zurück zur schönen Müllerin. Verlassen haben wir den Müllerburschen und Sänger in einem Moment des Innehaltens. Die Laute hing an der Wand. Ich kann nicht mehr singen, mein Herz ist zu voll, weiß nicht, wie ich's in Reime zwingen soll, hieß es in Pause. Noch einmal schöpft er jetzt neue Hoffnung, vertreibt er alle Mollgespinste, ganz gleich, ob die Müllerin nun tatsächlich zu ihm spricht oder nur in seiner Einbildung im Traum. Mit dem grünen Lautenbande. Schaut um das schöne grüne Band, dass es verbleicht hier an der Wand. Ich hab das Grün so gern, ich hab das Grün so gern. So sprachst du, Liebchen, heut zu mir, gleich knüpf ich's ab und send es dir. Nun hab das Grüne gern, nun hab das Grüne gern. Ist auch dein ganzer Liebster weiß, soll Grün da haben seinen Preis. Und ich auch hab es gern, und ich auch hab es gern. Weil unsere Lieb ist immer grün, weil grün der Hoffnung ferne blühen. Drum haben wir es gern, drum haben wir es gern. Schlinge in die Locken ein, das grüne Band gefällig ein. Du hast ja's Grün so gern, du hast ja's Grün so gern. Dann weiß ich, wo die Hoffnung wohnt, dann weiß ich, wo die Liebe thront. Dann hab ich's Grünes gern, dann hab ich's Grünes gern. Josef Brotschka und wiederum Helmut Deutsch, 1986. Jetzt aber ändert sich alles. Personal, Welt, Tongeschlecht. C-Moll, große Hast, nicht die kleinste Pause zwischendrin. Dafür schnellen die Spitzentöne in der Melodie über eine ganze Oktave hinweg nach oben. Das ist der Jäger. Dann harmonische und emotionale Zerrissenheiten zwischen G-Moll und G-Dur. Hörnerfanfaren. Der Jäger hat sich eingenistet in der Idylle. Der Müller will sich nichts anhaben lassen. Das ist Eifersucht und Stolz. Es singt Jochen Kowalski, es spielt Markus Hinterhäuser. Was sucht denn der Jäger am Mühlbach hier? Bleib trotziger Jäger in deinem Revier. Hier gibt es kein Wehe zu jagen für dich. Hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes für mich. Und willst du das zärtliche Rehlein sehen, so lass deine Büchsen im Walde stehen und lass deine klaffenden Hunde zu Haus und lass auf dem Horne den Saus und Braus und schere vom Kinde das struppige Ohr, sonst schleicht sich im Garten das Rehlein für wahr. Und schere vom Kinde das struppige Ohr, sonst schleicht sich im Garten das Rehlein für wahr. Doch besser du bliebest im Walde dazu und ließest die Mühlen und Müller in Ruh. Was taugen die Fischlein im grünen Gezweig? Was will denn das Eichhorn im bläulichen Teich? Drum bleibe du trotziger Jäger im Hain und lass mich mit meinen drei Rädern allein. Und willst bei dem Schätzchen dich machen beliebt, so wisse, mein Freund, was ihr Herz sie betrübt. Die Eber, die kommen zur Nacht aus dem Heul und brechen in ihren Kohlgarten ein und treten und wühlen herum in dem Feld. Thank you.

Und wieder läutet von Ferne das Totenglöckchen. Wir hörten den Wiener Bariton Florian Bösch und den Pianisten Malcolm Martineau mit einem der extremsten Müllerinnenlieder überhaupt, der bösen Farbe. Aber es kommt noch schlimmer. Trockene Blumen heißt das folgende, das 18. Lied, vom Rhythmus her ein Trauermarsch. Die Natur ist verdorrt, die Liebe gestorben und der Müllerbursche wird schier verrückt vor Todessehnsüchten und Frühlingsträumen. Schubert breitet hier eine Vision aus, die irrer nicht sein könnte. Die Müllerin, so geht dieser Todesfiebertraum, wandelt am frisch aufgeschütteten Grabhügel des Burschen vorbei, bereut, erkennt, wen sie da verschmäht hat, und plötzlich beginnen die Blumen, die er mit unter die Erde genommen hat, wieder zu knospen und zu blühen. Großartig, gespenstisch. Noch einmal Brigitte Fassbender und Aribert Reimann. Ein Lied wie auf Eis, stoisch im Klavier, tonlos und fahl im Gesang. Und doch immer noch sinnlich, immer noch da. Das kleinste Fünkchen Hoffnung würde genügen. Es sang Brigitte Fassbender. Spätestens jetzt ist der Freitod des Müllerburschen beschlossene Sache. Die Müllerin hat ihn verraten und selbst der Bach, sein alter Weggefährte, seine Projektionsfläche, kann ihn nicht trösten. Das Schlimmste aber ist, dass das Wandern, die Suche nach einem neuen Glück, keine Option mehr darstellt. Und damit auch der Weg in die künstlerische Arbeit, die Verwandlung des Lebensleids in Gesang. Schubert weiß 1823, dass er unheilbar krank ist und komponiert einen Liederzyklus, der eine unglückliche Liebesgeschichte erzählt, gewiss. Aber er erzählt hier eben auch von Dingen zwischen Himmel und Erde, die sich nicht in Kunst aufheben lassen. Was für ein Befund! Treues Herz in Liebe verliebt, da wenden die Lilien auf jedem Miet. Da muss in die Matthias Görne und Christoph Eschenbach mit dem vorletzten Lied aus der schönen Müllerin, der Müller und der Bach. Was jetzt noch kommt im letzten Lied, ist abgrundtief traurig. Es spricht der Bach, er darf den Burschen in seinen Fluten betten. Und er tut das mit einem Lied, das halb Wiegenlied ist, halb Totentanz, das schreitet und fließt und bis zum Schluss das Horn des Jägers nicht vergisst. Schwer zu sagen, wie Schubert das macht, aber bei aller Traurigkeit weht trotzdem etwas Versöhnliches durch diese Musik. Vielleicht der Rest jener romantischen Utopie, jener Metaphysik der Schönheit und der Poesie, die der Mensch und Künstler nicht verloren geben darf, ohne sich selbst zu verlieren. Mark Padmore und Paul Lewis mit des Baches Wiegenlied. Hinweg, hinweg. von dem Mühlensteg. Hinweg, hinweg, böses Mägdelein, dass ihn dein Schatten, dein Schatten nicht weckt. So klingt sie aus im 20. und letzten Lied, die schöne Müllerin, wiegend, wogend, Piano, Pianissimo, Piano, drei Takte Klaviernachspiel. Mark Padmore und Paul Lewis waren das mit des Baches Wiegenlied. Der Müllerbursche ist also angekommen. So etwas wie Ankunft, sagt Schubert, gibt es nur im Tod. Und das ist sicher nicht nur eine menschliche, sondern auch eine autobiografische Erkenntnis. Es klingt banal, aber das ganze Leben ist Bewegung, Unterwegssein, Suchen, Irren, Wandern. Schubert hat die damit verbundenen Schmerzen in Töne gesetzt und zur Linderung trägt manchmal bei, sich an die Wegstrecke zu erinnern, die man bereits zurückgelegt hat. Wie der Wanderer in der Wandererfantasie, der mit hämmernden Oktaven in beiden Händen das Finale einläutet. Erst Fuge, dann freie Polyphonie, dann Arpeggienrausch. So halsbrecherisch und unduldsam wie das Leben selbst. Der russische Pianist Alexander Melnikow mit dem Schlussallegro aus der Wandererfantasie in C-Dur, Deutschverzeichnis 760, gespielt an einem Alois Graf Piano aus den Jahren 1828 bis 35. Das war die 16. Folge unserer Sendereihe über Franz Schubert. Sie hatte das Wandern zum Thema, eines von Schuberts großen Lebensmotiven. Nächsten Sonntag steht hier wieder ein großer Liederzyklus im Fokus, die Winterreise von 1827. Was hat die Zukunft dem Komponisten noch zu bieten? Erstarrung? Erfrorensein? Die 24 schauerlichen Lieder dieses Zyklus machen da wenig Hoffnung. Zwischen Krankheit, Armut und politischer Depression. Oder vielleicht doch? Ich bin Christine Lemke-Bartwey und wünsche Ihnen noch einen guten Sonntagabend.